said the keys of the kingdom of heaven belong to us Die because of Schlüssel this just one revelation. des Königreiches gehören dir wegen dieser einen Offenbarung, hat er zu ihm gesagt. So it's very important we love this message Deswegen ist es of sehr revelation. Wichtig, dass wir diese Botschaft der Offenbarung lieben. Praise the Lord. Because the kingdom of heaven is a kingdom of revelation. Das Königreich des Himmels ist ein Königreich der Offenbarung. Until the Lord revealed them to us, we cannot know them. Erst wenn der Herr es uns offenbart, können wir es erkennen. Your talent, your degree cannot give them to you. Unser Talent oder unsere Bildung kann uns dies nicht geben. Amen. It is only through the power of the Holy Spirit. Sondern nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. That's why it's not common. Deswegen ist es nicht üblich. Because some are even saying they are born again, but they refuse to submit to Christ. Weil einige sagen, dass sie wiedergeboren sind, aber sie weigern sich Christus Jesus hinzugeben. They believe they are even baptized in the Holy Spirit, but they refuse to submit to the Holy Spirit. Sie glauben, dass sie getauft sind im Heiligen Geist, aber weigern sich vollkommen dem Heiligen Geist hinzugeben. And when the Holy Spirit is speaking, they cannot hear his voice. Wenn der Heilige Geist spricht, können sie seine Stimme aber nicht the hören. The voice of the Holy Spirit is the voice of revelation. Die Stimme des Heiligen Geistes ist die Stimme der Offenbarung. If once he's speaking Christ. Wenn er spricht, spricht der Christus. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. The kind of revelation. What is Offenbarung? The kind of revelation is knowing things of Christ. Ist Dinge von Christus erkennen. The kind of revelation is not knowing things of religion, but knowing things of Christ. Nicht Dinge der Religion erkennen, sondern Dinge von Christus erkennen. Das ist die Offenbarung. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You don't need to the Holy Spirit to know the things of religion. Du brauchst nicht den Heiligen Geist, um die Dinge der Religion zu erkennen. Amen. Ja, go to their school. You will know them. In ihre Schule, in ihre Uni, dann wirst du Amen. Es verstehen. Going to church can never give you revelation. Zur Kirche zu gehen wird dir keine Offenbarung geben. It's this submitting to Christ. Sondern that's how dem Heiligen Geist you have revelation. Christus Jesus hingeben, so hast du Offenbarung. Is somebody getting it? Amen. You can be going to church, even to a living church, without revelation. And you are not getting any revelation. Du kannst in eine lebendige Gemeinde gehen, ohne Offenbarung zu empfangen. Because the kingdom of heaven is a kingdom of choice. Das Königreich des Himmels immer noch ein Königreich der freien Wahl ist. And it is personal. Und es ist persönlich. And because you are the one to submit to Christ. Du musst dich Jesus Christus hingeben. You know, your brothers and sisters cannot force you to submit to Christ. Deine Geschwister können dich nicht dazu zwingen, dich Christus Jesus hinzugeben. Are you getting it? The pastor cannot force you to submit to Christ. Der Pastor kann dich nicht zwingen, dich dem Herrn You choose to submit to Christ. Du entscheidest dich dem Herrn hinzugeben. That's how you get revelation. Und so empfängst du Offenbarung. Is somebody getting it? The Lord speaks all the time. Der Herr spricht ständig. But if you are full of yourself, full of the old, the past, you refuse to let it go. You will never hear his voice. Aber wenn du voll bist von der Vergangenheit und von deiner eigenen Meinung, von deinem eigenen Selbst, wirst du es nicht empfangen können. If you are full of Abba, bets. Voll von Abba. Are you getting it? you will never hear his voice. Wenn du dich immer wieder rausreden willst, dann wirst du seine Stimme nicht hören. If the Lord give you one, and you cannot even obey, you cannot get it, he will not give you two. If he give you two, it's punishment. Wenn der Herr dir eine Aufgabe gibt und du diese nicht tust, dann wird er dir keine zweite geben, denn es wird zu einer Qual werden. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If it's like if he gives you just a room and you cannot maintain it, you cannot take care of it, then somebody is not giving you a flat. That is punishment. So als ob du über ein Zimmer dich nicht ein Zimmer nicht kümmern kannst und dann wenn du eine Wohnung bekommst, wäre es doch eine Qual, dich noch mehr Räume kümmern zu müssen. Amen. Christ's revelation must become our principles. Die Offenbarung von Christus Jesus muss zu unseren Prinzipien werden. Amen. It must become our lifestyle. Muss zu unserem Lebensstil werden, Lebenswandel sein. Christ's life was just all about revelation. Das Leben von Christus Jesus war voll von Offenbarung. It means it was different, completely different from the system of this world. Das heißt, es war vollkommen anders als das System dieser Welt. Amen. Love the unlovable. Die zu lieben, die man nicht lieben kann. Are you getting it? How he did everything here. Wie er alles hier getan hat. He was going to feed thousands. He did not go and look for job and work and work and work and gather money, then trailers of bread. The little, he said, the little a righteous man have is greater than all the wealth of of the riches of the poor. Weil wie er Tausende satt gemacht hat, nicht indem er gespart und gespart hat, sondern indem er einfach zum Herrn übergeben hat. Are you getting it? Der Reichtum der Sünder gehört schon lange den Heiligen. Amen. All he did was he remember heaven. Er hat sich einfach an den Himmel erinnert. Are you getting it? He remember where he is from. Er hat sich daran erinnert, woher er kommt. He remember where he is of. I'm here, but not of here. Ich bin hier, aber nicht von hier. He remember where he belongs. Er hat sich daran erinnert, wohin er he gehört. He remember where his treasure is. Wo sein Schatz liegt. Amen. Is somebody getting it? Remember, I told that man in Mark 10. He said, go and sell everything and give to the poor so that you will have treasure in heaven. Hat er zu dem Reichen, Jüngling gesagt, geh und verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so bist du reich im Königreich. There's economy in heaven. Und es gibt eine Wirtschaft im Königreich, that belong to God's children. Die zu den Kindern Gottes gehört. We will say yes to Christ Jesus. We will say okay. Yes to wir Christ werden ja Jesus. Sagen zu Jesus Christus. And allow, you know, allow that, you know, our heart to be full of that heavenly place. Und zulassen, dass unser Herz voll ist von diesem himmlischen Ort. Christ is our heavenly place. Christus ist unser himmlischer Ort. Amen. Amen. There's nothing like heaven without Christ. Es gibt keinen Himmel ohne Christus. Any heaven without Christ is hell. Jeglicher Himmel ohne Jesus Christus ist die Hölle. The only religious people they talk about heaven. Actually, they are talking about hell. Religiöse Leute sprechen über den Himmel, aber tatsächlich sprechen sie über die Hölle. Jesus said he is the only one that came from heaven. Jesus sagt, er ist der Einzige, der aus dem Himmel gekommen and ist. He know what it is to what heaven is. Und er weiß, was der Himmel ist. Are you getting it? All others, they are not from heaven. Alle anderen sind nicht vom Himmel. Is somebody getting it? They don't even know what it is. Sie wissen nicht, was es ist. They don't know how it look like. Sie wissen nicht, wie es aussieht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, Christ's revelation must become our principles. Amen. Die Offenbarung von Christus Jesus muss zu unserem Prinzip werden. Amen. And how to live in Christ's revelation? Und wie wir in der Offenbarung von Christus Jesus leben? Is by knowing what Christ wants us to know. Indem wir wissen, was Jesus will, was wir wissen. There are things he wants us to know. Es gibt Dinge, die er will, dass wir die wissen. Never keep good things away from his children. Er enthält seinen Kindern nichts. It means he never keep himself away from his children. Das heißt, er enthält sich selbst nicht von seinem Kindern. Good things, you are only him is good. Und wenn nur er ist gut. Is somebody getting it? It's only Christ that is good. Nur Christus ist gut. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He never keep himself away from his. You know, religion quote that play. You know, they in Proverbs say, never keep good things away from his children. And they call it, some people call it wife. They call it money. They call it all these things. Are you getting it? Actually, Jesus was talking about himself. Amen. Weil auch viele religiöse Leute kennen diesen Bibelvers, ne, wo Gott sagt, er wird uns nichts Gutes vorenthalten. Aber und sie denken, es geht um ein Auto, es geht um ein Haus, eine krasse Karriere, eine tolle Ehe. Aber es geht um Christus Jesus. Er wird uns sich selbst niemals vorenthalten. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. To know what he wants us to know. Zu wissen, was wir wissen sollen. Amen. He reveals things to us. Deswegen offenbart er uns Dinge. And we listen to him. Und wir hören ihm zu. This message we preach here is not coming from me. Die Botschaft, die hier gepredigt wird, kommt nicht von mir. If I say it's not coming from me, it's not coming from man. Wenn ich sage, es kommt nicht von mir, meine ich damit, es kommt nicht von Menschen. And actually, this message is coming from me. Und diese Botschaft dann kommt wiederum von mir. Because I'm now Christ. Weil ich jetzt Christus bin. It's coming from Christ Jesus. Es kommt von Christus Jesus. If I do not pay attention to him, I cannot get them. Wenn ich ihm nicht aufmerksam zuhöre, dann werde ich diese Botschaft nicht predigen können, geschweige denn empfangen können. I cannot pay attention to him without him. Ich kann ihm nicht Aufmerksamkeit schenken ohne ihn selbst. He helped me, the helper, helped me to pay attention to him. Der Helfer hilft mir, ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Allow him to help me. Ich lasse aber zu, dass er mir hilft. You want to help everybody. Er will jedem helfen. But will you allow him to help you? Er wirst du zulassen, dass er dir hilft. So that you can pay attention to him. Damit du ihm zuhören kannst. Praise the Lord. Hallelujah. The only knowledge we are to know and to be used to, and it must become our lifestyle, is Christ's revelation. Die einzige Erkenntnis, die zu unserem Lebensstil werden muss, ist die Offenbarung von Jesus Christus. Is somebody getting it? The only knowledge we are to know and be used to an die wir uns gewöhnen müssen, and must become our lifestyle die zu unserem Lebensstil werden muss, is Christ's revelation. Ist die Offenbarung von Jesus Christus. There are many. Es gibt viele. Amen. Christ's revelation is not just one. Die Offenbarung von Christus ist nicht nur eins. Amen. Yes, revelation in everything. Here in allem ist Offenbarung everything. Hier auf Erden. Mm-hmm. It's like a baby. You know, once you are born into this world, you learn how to do everything here on earth. Wie ein Baby, was hier auf Erden hier reingeboren wird und lernt alles zu tun. Amen. Mm-hmm. So also is the kingdom of heaven. So ist auch das Königreich des Himmels. Amen. Just like here is full of the system of this world. Genau. So also the kingdom of heaven is full with revelation, its own system. The system of heaven is called revelation. Mm-hmm. Genauso wie die Welt voll ist mit ihren eigenen Systemen, genauso ist auch das Königreich Gottes voll von Offenbarungen. Das Offenbarung ist das, woraus dieses Königreich besteht. Das sind die Prinzipien, die in diesem Königreich herrschen und die erlernt werden durch die Leute, die hineingeboren werden. Are you getting it? We you know, being born into this world, you learn, you are taught so many things. And so also in the kingdom of heaven, once you are born into that very kingdom, then you know there are so many things you have to learn there. Mm-hmm. And to know that this kingdom even exists is true revelation. Yeah. Und the kingdom of heaven. Genau, du lernst alles in diesem Königreich, so wie du alles lernst, wenn du in diese Welt hineingeboren wirst. Und du erkennst diese Offenbarung auch, du erkennst dieses Prinzip auch nur durch Offenbarung. Is somebody getting it? The kind of revelations must become our lifestyle. Gottes Offenbarung muss zu unserem Lebensstil werden. All Christ's true messages are revelation. Alle Offenbarungen von Christus Jesus sind Botschaften. Amen. The messages of Christ Jesus. Die Botschaften von Christus Jesus. They are revelation. Sind Offenbarung. They are all. He is revealing his heavenly world. Er offenbart uns seine himmlische Welt. He is revealing himself. Er offenbart sich uns selbst. Are you getting it, please? The system. Das System in heaven. Im Himmel. Heavenly system. Das himmlische System. You know, if you come from Nigeria to Deutschland, you are going to learn the system here. Genau, wenn du aus Nigeria nach Deutschland kommst, wirst du auch das System von Deutschland erlernen. Is somebody getting it? And that's how you know how to do things here. So weißt du dann halt auch, wie du hier funktionierst. You don't bring the system in Nigeria and bring it here and now be operating on it. Du bringst das System they have their system here. In dieses Land und versuchst danach zu leben. So also is the kingdom of heaven. Und genauso ist auch das Königreich des Himmels. We need to know how to live there. Wir müssen wissen, wie wir darin leben. And it's only through Christ we can know how to live there. Und nur durch Christus erkennen wir, wie wir darin zu leben haben. Amen. Religion, through religion, you can never know it. Durch Religion wirst du es niemals erkennen. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's message that you receive here must become your lifestyle. Die Offenbarung von Christus Jesus, die hier in dieser Predigt empfängst, musst du deinem Lebensstil werden. Allow it to become your lifestyle. Lass zu, dass es zu deinem Lebensstil wirst. You will never regret it. Du wirst niemals bereuen. Amen. Amen. You will enjoy Christ. Du wirst Christus Jesus genießen. You will know him. Du wirst ihn erkennen. You will be one with him. Du wirst eins sein mit ihm. You will never be tired of him. Du wirst ihn niemals satt haben. Is somebody getting it? Christ's revelation in all things. Die Offenbarung von Christus in allen Dingen. It is in all things. There are different revelations of all things. Es gibt verschiedene Offenbarungen von allen Dingen. Amen. We are going to go into some as the Lord directs us. Amen. Wir werden uns einige anschauen, so wie der Herr uns leitet. Praise the Lord. Hallelujah. It is a revelation to know that there are two kingdoms on earth. Es ist eine Offenbarung zu erkennen, dass es zwei Königreiche hier auf Erden gibt. The natural man cannot know this. Der natürliche Mensch kann das nicht wissen. Are you getting it? Yeah, the natural man knows it just about this world. Der natürliche Mensch ist nur begrenzt auf diese Welt. Amen. The kingdom of this world and the kingdom of heaven. There are two kingdoms here on earth. Diese Welt, das Königreich des Himmels, das sind zwei verschiedene Königreiche. Amen. The kingdom of Satan and the kingdom of Christ Jesus. Das Königreich des Satans und das Königreich von Christus Jesus. Amen. Amen. Before the fall, it was one kingdom. Vor dem Sündenfall war es ein Königreich. Are you getting it? And all the time, you know, since after, you know, Since the fall, seit dem Sündenfall, it became two kingdoms. Wurden es zu zwei Königreichen. Amen. Well, the old, they did not have access to the kingdom of Christ. Aber die Menschen im alten Bündnis hatten keinen Zugang zum Königreich von Christus Jesus. Amen. Mm. No one could live in the kingdom of heaven. Denn niemand konnte im Königreich des Himmels leben. Are you getting it? Yes. The Lord has not brought it. Weil der Herr das noch nicht gebracht hat. Is somebody getting it? In Matthew 4, verse 17, said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Matthäus 4:17 sagt, er tut Buße und das Königreich des Himmels ist nah. It was then he brought it. Dann hat er es gebracht. Is somebody getting it? Mm-hmm. And the kingdom of heaven started from Acts of Apostles. Und das Königreich des Himmels fing an von Apostelgeschichte. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Luke 4, the kingdom of this world. In Lukas 4, das Königreich dieser Welt. Amen. That very place will help you to know that this kingdom, this world is a kingdom. Diese Stelle wird dir helfen zu erkennen, dass diese Welt ein Königreich ist. Luke 4. Lukas 4. From verse, let's read from 5. Lukas 4, 5. And the devil taking him up into an high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. Praise the Lord. Hallelujah. He showed him the kingdom of this world. Hat ihm das Reich dieser Welt gezeigt, alle Reiche dieser Welt. Amen. Hm. All the countries. All die Länder. All the continent. All the countries of this world. All die Länder different Welt. Countries. Verschiedene Länder. Then in verse 6, he said, "And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. And to whomsoever I will give it." He showed Jesus Christ all the kingdoms of this world and said they all belong to him. Er hat Jesus Christus all die Königreiche dieser Welt gezeigt und gesagt, sie gehören mir. Whoever bow down and worship me, I will give him. Give it to him. Wer sich hinkniet und mich anbetet, dem werde ich das übergeben. Verse 7. If thou therefore will worship me, all shall be thine. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that Satan give weight. He can also give weight. Ihr seht, dass auch der Satan Reichtum geben kann. Are you getting it? Mm-hmm. That things that you have money does not mean it's coming from. Dass du Geld hast, from the only true God. Dass es vom einzig wahrhaftigen Gott kommt. Amen. Mm-hmm. You know, things come from Satan more than coming from Christ. Dinge kommen öfters vom Satan als von Christus. Because people know Satan more than they know Christ. Weil die Leute kennen den Satan mehr als sie Christus erkennen. Are you getting it? Mm-hmm. Even children, Satan gives children. Selbst der Satan gibt sogar Kinder. He give husband, he give wife. Ehemann, Ehefrau. Are you getting it? He give friends. He have everything here on earth. Er hat alles hier auf Erden. He said everything here on earth. That is the kingdom, all the different kingdoms in this world, they all belong to him. And Jesus did not say, no, it did not, it's not yours. Und Jesus hat ihm nicht widersprochen und gesagt, nein, dir gehört nichts, sondern er weiß es, dass all diese Dinge ihm gehören. But Jesus, all he did was rejecting to worship him. Aber Jesus hat sich geweigert, ihn zu anzubeten. Amen. In verse 8, and Jesus answered and said unto him, "Get thee behind me, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord your God, and him only shalt thou serve." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus knows that the kingdom of this world belongs to Satan. Jesus weiß, dass das Königreich dieser Welt dem Satan gehört. Because Adam gave it to him. Denn Adam hat ihm das übergeben. Amen. Mm. And that's why when Jesus came, he said he came to deliver us from this present evil world. Deswegen, als Jesus kam, hat er gesagt, er ist gekommen, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit zu befreien. Evil world of Satan. Die böse Welt von Satan. Amen. Amen. And Colossians 1:13 said, "The kingdom of heaven Because he said we have now been translated into another kingdom, different from the kingdom of this world. Kolosser 1, dass wir jetzt versetzt worden sind in sein Königreich. Praise the Lord. Hallelujah. Kolosser 1, 13. He said, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Another kingdom, different from the kingdom of this world. Anders als das Königreich dieser Welt. Praise the Lord. Hallelujah. And he said, you know, he said, we are of the kingdom of Christ Jesus. Und er sagt, wir sind vom Königreich von Christus Jesus. Amen. Amen. We are of the kingdom of Christ Jesus. Wir gehören zum Königreich von Christus Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Please, any heaven without Christ Jesus, the truth. Without Christ Jesus, the truth is hell. Jeder Art von Himmel ohne Christus Jesus, ohne die Wahrheit, ist eine Hölle. Amen. I've heard about heaven from religious people's mouth a lot. Ich habe schon vieles vom Himmel, von Vorstellungen des Himmels, von religiösen Menschen gehört. The Muslim, for example. Muslim beispielsweise. What they call heaven. Was sie Himmel nennen. Is without Christ Jesus. Es hat nichts mit Christus Jesus zu tun. Amen. Amen. It means hell. Das ist die Hölle. And not the true heaven. Und nicht der wahrhaftige Himmel. Amen. Amen. It is either the true heaven or hell. Es ist entweder der wahrhaftige Himmel oder die Hölle. There's no number three. Da gibt es keine dritte Partie. Amen. Amen. Again, Colossians 1:3. Kolosser 1:3. Colossians 1:3. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry, Colossians 1:13. He said we are of the kingdom of heaven. 13. Er sagt, wir sind vom Königreich des Himmels. Amen. Amen. He said, we are of the kingdom of heaven. Wir gehören zum Reich des Himmels. Which is also called the kingdom of Christ Jesus. Welches sich auch das Königreich von Christus Jesus nennt. Are you getting it? Here he said, the kingdom of Christ Jesus, the kingdom of his dear son. Seines geliebten Sohnes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In the natural world, how do you become somebody? In der natürlichen Welt, wie wirst du zu jemandem? That man we call good. Den der Mensch als gut erachtet. Amen. What to know? How do you become somebody that man we call good? Wie wirst du zu jemandem, den der Mensch als gut erachtet? Amen. Their good. Ihr Gutes. Their good life. Ihr gutes Leben. Amen. You know, they will see somebody, they will say this best person really. Him. Or somebody that they say he really, or he or she really made it. Wenn diese Person zum Beispiel stirbt, sagen sie, dass diese Person wirklich ein gutes Leben geführt hat. Sie hat es wirklich, hat all ihre Ziele erreicht. Amen. How do you know if even they are still here on earth? The rich people. Oder auch Menschen, die noch leben, werden auch kategorisiert in Menschen, die es geschafft haben. Amen. Menschen, die es eben nicht geschafft haben. People that have made it. Amen. And you yourself, because of the system that you are used to, that is how you also rate yourself. Und nach diesem Maßstab, nach dieser Bewertung, wertest du auch dein eigenes Dasein, dein eigenes Leben. Praise the Lord. Yeah. It is as you've been born into this world. You learn everything here called good things. So wie du in diese Welt geboren wirst, lernst du auch die Werte dieser Welt, was gut ist, was schlecht ist. What they call good life. Was sie ein gutes Leben nennen, ein wertvolles Leben nennen. You go to, you know, especially school. Besonders Bildung. Amen. You learn. Du lernst. Keep on learning and learning. Und lernst so vieles. You have your, you know, you have your dreams. Du erfüllst deine Träume. What you want to become. Was du wert later. Bist. Amen. In der Zukunft. You want to be successful. Du willst erfolgreich sein. Amen. To become a doctor, a lawyer, Arzt, Anwalt, engineer, businessman, or whatever. You know, Geschäftsfrau. People have different skills. Menschen haben unterschiedliche Ziele. Amen. Amen. So also is the kingdom of Christ Jesus. Und so ist auch das Königreich des Himmels. In 1 Peter 1:23. 1. Petrus 1:23. First Peter 1:23. 1. Petrus 1:23. He said, be born again, not of corruptible seed. Are you getting it? Mm-hmm. You were one born before. That is born into this world. And now you are going to be being born again. Mm-hmm. Be born into another world called the kingdom of heaven. Jetzt wirst du wiedergeboren in eine neue Welt, in ein neues Königreich. Amen. Mm-hmm. Be born again, not of corruptible seed. Mm-hmm. But of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Be born by the word of God. Geboren durch das Wort Gottes. How you have been born into the kingdom so of heaven. Wurdest du geboren in das Königreich des Himmels. The word of Christ is Christ himself. Das Wort von Christus ist Christus selbst. You are now be born of Christ. Du so now have, Christus. It's as if you have two parents. So wie als ob du zwei Eltern hast. The natural and the supernatural. Die übernatürlichen. Amen. Amen. But you choose the path you belong. Aber du entscheidest, zu wem du gehörst. Amen. Amen. Because you cannot continue to belong to both. Du kannst nicht weiterhin zu beiden gehören. You cannot serve God and Mammon. Du musst dich positionieren. Du kannst dich Gott und dem Mammon. Are you getting it? You can never. You cannot continue. You know, at the beginning, good. That is, you know, you not learn how to grow out of them. Mm. Am Anfang kannst du noch zwischen den Stühlen stehen, aber irgendwann musst du dich positionieren. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. It's like once you give birth to a baby, and that baby, if you throw that baby on the street, it's going to die. Wie wenn du ein Baby auf diese Welt setzt, wenn du es auf die Straße setzt und dich nicht darum kümmerst, wird es irgendwann sterben. Are you getting it? That's, you know, once you have been born into this world, by your natural parents, that body that you now have, you have a body. That body gives you opportunity to choose Christ. Mm. And once you now choose Christ, you are now being born into another world. You are being born by somebody. And that somebody, you know, is greater than whatever you have been born by before, or born with, or who gave birth to you before. Du wurdest geboren in diese Welt und hast sozusagen dadurch die Möglichkeit bekommen, geboren zu werden in eine neue Welt, nämlich in das Königreich Gottes. Das Physische hat dir einfach nur die Möglichkeit gegeben, in das Wahrhaftige sozusagen hineingeboren zu werden. Und das, wenn du dann im Wahrhaftigen hineingeboren worden bist, in das Königreich Gottes, erkennst du, dass das ist, was wahrhaftig zählt. Viel mehr zählt als das Physische, wohin du geboren wurdest. You were once been born of the flesh. Du warst einst aus dem Fleisch geboren. Are you getting it? And now be born of the spirit. Jetzt bist du aus dem Geist geboren. The spiritual world is greater than the natural world. Die geistliche Welt ist größer als die natürliche Welt. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Again, we are born by Christ Jesus. Wir sind geboren durch Christus Jesus. Into his world. In seine Welt. Amen. We are born by living God. Wir sind geboren durch einen lebendigen Gott. Amen. Amen. And not by a dead God. Nicht durch einen toten Gott. Amen. To be born into this natural world is be born by the dead God. Geboren zu werden in die natürliche Welt bedeutet geboren zu werden aus dem toten Gott. Yes, are you getting it? Mm. And now you are being born by the living God. Jetzt bist du geboren into his own kingdom. In sein eigenes Königreich. We must learn everything there. Und hier musst du alles lernen. How? Through Christ. Wie? Durch Christus Jesus. Through Christ's message. Durch die Botschaft von Jesus Christus. An uns. Amen. Amen. We must believe them and act on them. Daran glauben und danach handeln. Amen. Amen. Not just being a hearer, nicht but nur ein a doer. Hörer sein, sondern auch ein Täter. The book of James. Vom Wort. Amen. Amen. There is not just a hearer. If you know a hearer can never do you good. Denn ein Hörer, nur das Hören kann dir nicht gut tun. Until you become a doer. Als wenn du ein Täter wirst. Amen. Mhm. And that's why faith cannot do you good without work. Der Glaube tut dir nicht gut ohne Werk. Is somebody getting it? You know, you can have, If you are a faith without work, it's a dead faith. Der Glaube ohne Werk ist ein toter Glaube. There is a dead faith, there is a living faith. Es gibt einen toten Glauben, einen lebendigen Glauben. Amen. Amen. Through your action, your faith is alive. It's a living faith. Durch deine Handlungen ist dein Glaube lebendig. Without your action, without acting on the word, your faith, no matter how you shake your head, you pluck it off. Pluck your head and shake it and say yes, yes, yes, and shake it. And cut it off. That is being cut off. You know that your faith can remain a dead faith until you act on it. Dein Glaube bleibt ein toter Glaube, erst wenn du nach handelst, egal wie sehr du mit dem Kopf schüttelst, auch wenn du ihn dir abschneiden lässt, um deinen Gehorsam zu zeigen auf einem Silbertablett, wird es dir dennoch nichts nützen, wenn du nicht nach diesem Glauben handelst. I hope you know where it is in the Bible, those places. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. That is the book of James. Amen. Talks about it a lot. We will darüber not have time to go there now. Amen. Da geht es oft um dieses Thema Glauben ohne Werke. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And through acting on His mercy, that is how we grow. Und indem wir nach seiner Botschaft handeln, so wachsen wir auch im Königreich Gottes. Amen. You keep on growing. Wir wachsen. Let's go to Matthew 13, please. Matthäus 13. Matthew 13 from verse 18. Matthäus 13 von 18. Amen. He said, hear ye therefore the parables of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth a word that which was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. But verse 20. But he that received the seed into the stony places, the same is he that heareth the word and anoint with joy, receive it. 21. Yet hath he not root in himself. Amen. Amen. But endureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by, he is offended because of the word. Wegen der Welt. Amen. Wort. Because of the word. Wegen dem Wort. The word of Christ that you receive, the message. Das Wort von Christus, was du empfangen hast, die Botschaft. Persecution will come and fight the message that you receive here. Verfolgung wird kommen, um das Wort, was du empfangen hast, hier zu bekämpfen. There is going to be a test. Es wird einen Test geben. Before morning. Vor dem Zeugnis. Are you getting it? Praise the Lord. Verse 22, he said, he also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this word, and the deceitfulness of riches. Anytime I'm reading here, I think of so many people that were once here. Because of this very place, verse 22. Dann denke ich über viele Menschen, die Christus verlassen haben. Amen. You know, here in Europe, people have to, you know, you don't need, in Nigeria, people are suffering. But here, the enjoyment that is of this world is a problem to them, or for them. In Afrika gibt es Menschen, die leiden wegen Mangel. Aber hier, der Reichtum erstickt die Menschen und sorgt dafür, dass sie Christus links liegen lassen. I hope you understand. He said, he also that receive seed among the thorns is he that heareth the word, and the curse of this world, and the deceitfulness of riches shock the world, and he becometh unfruitful. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100, some 60, and some 30. Praise the Lord. Hallelujah. And if you also go to Mark 4, quickly go there, please. Mark 4. Mark 4 from verse 26. Markus 4, 26. It says, so ye, And he says, so is the kingdom of God. As if a man should cast seed into this ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring up and grow up, he knoweth not how. Amen. Mm-hmm. How is it going to happen? Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Because Christ is the how. In Christus das Wie. Amen. Yeah. Verse 28. For the earth bringeth forth fruit of herself. First the blade, then the ear. After that, the full corn in the air. Verse 29. But when the fruit is brought forth, immediately he put it in this circle, because the harvest is come. 30. And he said, whereunto shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it? I hope somebody is getting it. Mm-hmm. With what comparison can we compare it? Jesus is he was revealing this period to us. How this period is going to be. Wie diese Zeit sein wird. How we are going to know that we are now in the kingdom of heaven. Wie wir erkennen werden, dass wir jetzt im Königreich des Himmels sind. Are you getting it? That we are already there. Dass wir schon da sind. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 31. It is like a grain of mustard seed, which when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth. You know, people underrate the word of Christ. Leute unterschätzen das Wort von Christus. So it's just prayer, then it's finished. Also es ist einfach nur Gebet und dann das war's. It's just believing and then it's finished. Es ist einfach nur Glauben und das war's. Amen. Amen. And you just pray the prayer of salvation and your name is now written in heaven. Du just like that. Einfach das Errettungsgebet und dann steht dein Name im Buch des Lebens einfach so. Are you getting it? You not be that belong to Christ. Just like that. It's so easy that they cannot get it. Gehörst du einfach zu Christus? Es ist so einfach, dass sie es nicht glauben können. Jesus said, he said, verse 31, it is like a grain of mustard seed. So small, so little. People underrate it. Es ist so klein. Es ist wie ein Senfsamen. Und Leute unterschätzen das. Just like the message we receive here. So wie die Botschaft, die wir empfangen ständig. That he gave us all the revelation. Amen. Sometimes, you know, they even look foolish. Manchmal sieht es sogar dumm they aus. They sound foolish. Es hört sich dumm an. Amen. They don't make sense to any man. Für die natürlichen Menschen. Praise the Lord. Amen. He said the gospel is foolishness unto them. Das Königreich that is the power of God. Unto salvation. Praise the Lord. Amen. It is like a grain of mustard seed, which when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth. But when it is sown, it groweth up and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is revelation. Es ist Offenbarung. To know that these two laws of God, the two laws of God that we are going to go into, it is revelation to know them. Es ist Offenbarung, diese Gesetze zu kennen. Amen. To know these two laws of God. Zwei Gesetze von Gott. And to know that they are different. Und zu wissen, dass sie unterschiedlich sind. Are you getting it? To know these two laws of God. To know the two laws of God. Zwei Gesetze von Gott kennen und wissen, dass sie unterschiedlich sind. Are you getting it, please? And to know that they are different is the great, is even greater revelation. Mm, zu wissen, dass sie unterschiedlich sind, ist sogar eine größere Offenbarung. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Though they are both from God. Auch wenn sie beide von Gott sind. The two laws are from God. Die zwei Gesetze sind von Gott. Is somebody getting it? The laws of Moses. Die Gesetze von Moses. And the laws of Christ Jesus. Und die Gesetze von Christus Jesus. Amen. Amen. It is revelation to know that these two laws are from God. Es ist Offenbarung, dass diese beiden Gesetze von Gott kommen. It is a revelation to know that these two laws, to even know these two laws. Es ist Offenbarung, diese beiden Gesetze überhaupt zu kennen. To know that one is salvation and the other is not. Und zu wissen, dass eins Offenbarung ist und eins Errettung ist und das andere nicht. Is somebody getting it? If you go to Romans 8, we quickly go through. Let's go to Romans 8, please. Praise the Lord. Halleluja. Romans 8. Römer 8. Vers 2. Römer 8, Vers 2. Praise the Lord. Hallelujah. Let's read 1 and 2. He said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. This is revelation. Das Amen. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Are you getting it? Mm-hmm. How to walk? Wir wandeln sollen. We walk after the Spirit. Wir wandeln nach dem Geist. We remember the Christ in us. Wir erinnern uns an Christus in uns. We remember who we are. Wir erinnern uns daran, wer wir sind. We remember this period. Wir erinnern uns an diese Zeit. The period of the Holy Spirit. Die Zeit des Heiligen Geistes. Is somebody getting it? How to walk in the Spirit. Wie wir im Geist wandeln. Amen. Remember whose son you are. Wir erinnern uns daran, wessen Sohn wir sind. Remember heaven. Wir erinnern uns an den Himmel. That's how Jesus walked. So wandelt he walked in the spirit. Er wandelt im Geist. He was going to feed thousands. He did not walk in the flesh, but in the spirit. Er sollte tausende satt machen, aber er ist nicht im Fleisch gewandelt, sondern im Geist. All he did, it was just the little. Then he looked unto heaven. Das, alles, was er getan hat, war einfach auf, in den Himmel schauen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 2, it says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. These two laws, the law of the Spirit in Christ Jesus, and then the law of sin and death, they are both God's law. Die zwei Gesetze sind von Gott. Amen. They are both God's law. Sie sind beides Gesetze von Gott. One came through Moses. Eins kam durch Mose. And now that of Christ. Und dann das von Christus. Amen. One is salvation, the eins other ist is not. Und das andere nicht. Praise the Lord. Halleluja. It is a revelation to know all this. Es ist eine Offenbarung, all das zu wissen. Praise the Lord. Halleluja. No natural man can know them. Kein natürlicher Mensch kann dir das offenbaren, kann das wissen. Amen. Amen. So that you will know that you are living in revelation. Und so erkennen wir, dass wir in Offenbarung leben. You are already receiving revelation. Wir empfangen schon Offenbarung. If not, you cannot even be here. Das könnten wir gar nicht hier sein. It is through the power of revelation, that is how you are here. Durch die Kraft der Offenbarung sind, können wir hier sein. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. In Romans 3, please. Romans 3, verse 27. 26, 27. Romans 3, verse 27. Römer 3, 27. He said, where is boasting? Then it is excluded. Where what law? Of work? Nay. But by the law of faith. Praise the Lord. Halleluja. This very place you have to understand. It talks about two laws there. Hier diese Stelle musst du erkennen. Es geht um zwei Gesetze hier. It talks about the law of work and then the law of faith. Gesetz der Werke und das Gesetz des Glaubens. Amen. Amen. The law of work. That is the laws of Moses. Das Gesetz der Werke ist das Gesetz von Mose. That is what you do. Da geht's um das, was du tust. The laws of faith is what Christ did. Also die Gesetze des Glaubens ist das, was Christus getan hat. Is somebody getting it? Mm-hmm. Then he said there is boasting. There is boasting, but not of the law of faith, but of the law of Moses, which is the law of law, by the law of works. By the law of works you can boast, but by the law of faith you cannot boast. Hier wird ganz klar gesagt, dass durch das Gesetz des Glaubens kannst du dich nicht rühmen, weil der Dank nicht an dich geht, sondern an Christus Jesus. Aber bei dem Gesetz von Mose, da kannst du dich rühmen, weil es nur um dich geht, um deine Werke, um deine Taten. He said there is boasting of self. Das Rühmen in Moses' law. Gibt es in Moses im Gesetz von Mose? Amen. Because Moses' law is all about you. Im Gesetz von Mose geht's nur um dich. Amen. What you do and what you do not do. Was du tust und was du nicht tust. You are the doer of Moses' law. Du bist der Täter von diesem Gesetz. Are you getting it? You don't need Christ to do them. Du brauchst nicht Christ, um das zu tun. Amen. It is you that is obeying Moses' law. Du aus dem eigenen Fleisch gehörst dem Gesetz von Mose. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. But Christ's law is different. Aber die Gesetze, das Gesetz von Christus. Without anders. Christ, no one can obey his law. Ohne Christus kann niemand sein Gesetz gehorchen. He obeys law. He fulfilled the law so that you can obey it. Er erfüllt das Gesetz, damit du es befolgen kannst. Amen. Again, Moses' law. Das Gesetz von Mose. You are the one obeying them. Du bist derjenige, der das, der dem folgen muss. Anything from you is never enough. Und alles von dir ist niemals genug. Because you cannot save you. Denn du kannst dich nicht selbst retten. Is somebody getting it? Let's go to Mark 10. Mark 10. We are always here. Amen. There are a lot of things here. Here is real school. That is Mark 10. Amen. Markus 10. Amen. Gibt es viel from dazu. Verse 17. Markus 10, 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, good master, what shall I do? You can see law, under law, law of Moses, what shall I do? Im Gesetz, da geht's immer um das, was du tust, was ich bringen kann, machen kann. Is somebody getting it? Because it is you that is the doer. Und du bist derjenige, der es tut. Du bist der Täter. That I may inherit eternal life. Verse 18. 18. And Jesus said unto him, why callest thou me good? There is no good but one that is God. Verse 19. 19. Then he now quoted the laws of Moses to him. Dann hat die Gesetze von Mose zitiert. Amen. Praise the Lord. Halleluja. This is not the laws of Christ, but the laws of Moses. Das ist nicht Gesetz von Christus, sondern Gesetz von Mose. If you go to Exodus 20 and read it, they are there. Amen. Thou knowest the commandment. Do not commit adultery. Do not kill. Do not. It's always you. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and your mother. You do, you do, you do. Du Amen. Sollst tun, du sollst tun, du sollst tun, du sollst nicht tun, du sollst nicht tun. Es geht nur um dich. Um was du tust. Amen. And in verse 20. He said, and he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. I have been doing all this. Das alles habe ich schon getan. Is somebody getting it? I have been observing them. No matter how much you obey them, they can never save you. Aber egal wie sehr du diese Dinge befolgst und tust, sie können dich nicht retten. Amen. Because you are the doer. Denn du bist der Täter, du bist der Macher. Because you cannot save yourself. Es geht um deine Werke und du kannst dich aber nicht retten durch deine Werke. Because your blood cannot save you. Weil dein Blut kann niemanden retten. No human blood is the blood of salvation. Kein menschliches Blut ist das Blut der Errettung. Is somebody getting it? No human blood is the blood of salvation. Kein menschliches Blut ist das Blut der Errettung. That is why Christ's blood deswegen ist das Blut is von different anders from Muhammad's blood. Also das Blut von Muhammad. From Pope's blood. Vom Papst. From all these, you know, all these founders of religion, their blood. Anders als das Blut von all diesen religiösen Führern. Is somebody getting it? No human's blood can save you or could save us and can save us. Kein menschliches Blut kann uns retten. Amen. The only reward you can get by obeying Moses' law is boasting of it. Das einzige, der einzige Lohn, den du bekommst durch das Erfüllen dieser Gebote, ist dich darin zu rühmen und vielleicht von Menschen vielleicht boasting of it to people. How you are there for God, how you are there for people, how you are there for yourself. Darüber zu prahlen, wie du für dich, wie du für Gott da bist, wie du für Menschen da bist, wie du für die Gemeinde da bist. Das bleibt dir nur das Prahlen. It's all about you. Es geht nur um dich, been there for them. Der für alle Leute angeblich da ist. Amen. But Christ's law. Das Gesetz von Christus. No one can obey Christ law without Christ. Niemand kann das Gesetz von Christus ohne Christus befolgen. Again, Mark 10, please. Markus 10. From verse 21. 21. We can see verse 20. This man said he observed all, even from his youth. In 27, wenn man sagt, er hat alles beachtet. Without Christ Jesus. Klein auf. He obey all. Ohne Christus habe er wohl alles schon beachtet, von klein auf. Das Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 21. 21. The Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. You obey all, but you still lack. Aber eine Sache fehlt dir. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross, and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This man could not obey Christ's law. Dieser Mensch konnte dem Gesetz von Christus Jesus nicht gehorchen. Amen. Yeah, Jesus said to him, exactly what he said in Luke 14, hate all. Genauso das, was er gesagt hat in Lukas, hasse alles. Hate all, including yourself, including your money. Auch dein Geld. Are you getting it? If not, you cannot become my disciple. Das kannst nicht zu It's the same thing here. Das ist das Gleiche. Well, sell everything. Geh und verkaufe alles. Hate all. Hasse alles. And then come and follow me. Komm und folge mir nach. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. That's God's. That is Christ's law. Das ist Gesetz von Christus. To hate all. Alles zu hassen. Amen. Amen. To love Christ alone. Christus alleine zu lieben. To believe Him alone. Ihm allein zu glauben. And never to believe any other thing except Him. Nicht anderem zu glauben, außer ihm allein. Amen. Amen. Don't believe any report, any result, but Christ Jesus alone. Glaube Christus Jesus. Don't allow any report, any result to control your joy, but Christ alone. Lass nicht zu, dass irgendein Bericht deine Freude kontrolliert, außer der Bericht von Christus. Amen. Jesus. Amen. Satan love. The natural results. Der Satan liebt die natürlichen Ergebnisse. He loves Christianity a lot. Er liebt das Christentum. Because it's based on the flesh. Es basiert it's auf based dem Fleisch, on the natural. Auf dem natürlichen. It's painted with Christ, with Jesus on the outside. Von außen But the inside is Satan Aber das himself. Innere ist Satan selbst. Amen. Amen. And that's why if you have been born into the kingdom of religion, you know, pray the prayer. You can pray the prayer of salvation. Now you call it the prayer of salvation and be born into the kingdom of religion and not the kingdom of Christ. Du kannst das Rettungsgebet beten, aber dann in das Königreich der Religion hineingeboren werden, statt in das Königreich von Christus. And you think that is the prayer of salvation. Du denkst, es ist das Königreich von Christus. The only true prayer of salvation is being born into the kingdom of heaven. Das einzige Rettungsgebet ist das Gebet, was sich in das Königreich von Christus Jesus versetzt, nicht das, was sich in das Königreich der Religion versetzt. Amen. And that's why if you have been born into the kingdom of religion, you need another prayer, which is the prayer of salvation. Deswegen, wenn du into the kingdom of heaven. Königreich der Religion hineingeboren wurdest, brauchst du nochmal das Errettungsgebet, was dich in das richtige Königreich hineinversetzt. Amen. Mm. It's like you have visa to go to be in Nigeria. So also you have visa. Another visa to be here in Germany. Mm. Also wie du ein Visum hast, um nach Nigeria zu gehen, brauchst du aber auch ein Visum, um nach Deutschland zu kommen. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. In verse 20 of Mark 10. Markus 10, Vers 20. He said he has been obeying all. Da sagt er, er hat alles beachtet. All Moses' law. All die Gebote von Mose. From his youth. Von klein auf. He was born into a religious home. Er wurde in ein religiöses Zuhause geboren. Like so many of us. Wie viele von uns. Amen. Amen. Like Nicodemus in Nicodemus, John 3. You remember Johannes that Nicodemus, the ruler of the Jews. Erinnert Amen. An Nicodemus, den Führer der Juden. But upon all, he was not saved. Aber dennoch war er nicht errettet. Amen. In verse 21 of Mark 10. In Markus 10, 21. Christ now gave him his own law. Hat Jesus ihm sein eigenes Gesetz gegeben. So that this man will know that his own law is, Christ's law is different from Moses' law. Damit dieser Mensch erkennt, dass das Gesetz von Christus anders ist als das Gesetz von Mose. So that this man will know that Moses' law cannot save him. Damit dieser Mensch erkennt, dass das Gesetz von Mose ihn niemals retten kann. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So that you know, he wanted this man to know that with Moses' law, you do not need the power of the Holy Spirit to help you. But with my law, you need me to do it. Damit ihm bewusst to obey my law, you need me. Gesetz von Without me, you cannot obey my law. Thank you, Shad. Damit ihm bewusst ist, mit dem Gesetz von Moses kannst du versuchen, selbst zu befolgen. Aber das Gesetz von Christus kannst du nicht selbst befolgen. Es ist unmöglich. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. You don't need the power of the Holy Spirit to obey Moses' law. Du brauchst nicht die Kraft des Heiligen Geistes, um das Gesetz von Moses zu befolgen. But Christ's law. Aber das Gesetz von Christus. But Christ's law. Gesetz von Christus. Mark 10 from verse 23. Markus 10, 23. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 22, this man went away sad. Amen. In 22 lesen wir, dass er traurig davon gegangen ist. First of all, verse 22. And he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possession. Verse 23. 23. And Jesus looked around about and said unto his disciples, how harsh are they that have riches enter into the kingdom of God? The kingdom of God. Das Königreich Gottes. To enter. Hineinzugehen. Not just to see, but to enter. Nicht nur das zu sehen, sondern auch hineinzugehen. And continue to be there. Und weiterhin darin zu sein. It's tough. Mm. Amen. Because leicht. It will take selling everything. Es wird dich alles kosten. It's so expensive. Es ist so teuer. Are you getting it? Mm. It's so expensive. Somebody will say, well, when will it finish? There's no time it will finish. Es ist so teuer und man wird sogar schon anfangen zu diskutieren, wenn das endlich alles zu Ende. Because there's no end. There should be no end to your salvation. Aber es gibt kein Ende, weil es gibt auch kein Ende zu deiner Errettung. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Don't seek when it will finish. Suche nicht nach dem Tag, an dem es finish. Amen. To seek end to the end of everything, it means seeking end of your salvation. Nach dem Ende davon zu suchen bedeutet nach dem Ende deiner Errettung zu suchen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23 again. And Jesus looked around about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, children, praise the Lord. Hallelujah. How hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of heaven. It is easier for a camel to go through the eye of a needle. It means it's impossible. Es ist unmöglich. Than for a rich man to enter into the kingdom of God. It's not about money, having money. Es geht nicht darum, Geld zu haben. It's not about having wealth. Es geht nicht darum, Reichtümer zu haben. Praise the Lord. Halleluja. Verse 26. 26. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who then can be saved? And Jesus, looking around them, said, with men it is impossible, but not with me. With me. With me ist nicht the only möglich. True God is Christ Jesus. Denn ich bin der einzige wahrhaftige with Gott, me. Jesus hier. For with me all mir things are possible. Ist nämlich alles möglich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. With God is with Christ. With God means with Christ Jesus. Das heißt mit Christus Jesus. With God also means with the power of the Holy Spirit. Mit Gott wird auch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Are you getting it? Mm. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Amen. It is not possible to obey the laws of Christ without Christ. Es ist nicht möglich, die Gebote von Christus zu befolgen ohne Christus. Is somebody getting it, please? It is only through Christ Jesus you can enter into the kingdom of heaven. Nur durch Christus Jesus können wir in das Königreich von Christus eingehen. And not through obeying Moses' law. Nicht, indem wir die Gebote von Mose einhalten. Though that law, though Moses' law is coming also from God. Auch wenn das Gebot von Moses it came from God. Es kam von Gott. Amen. Through Moses' law, you will remain in darkness. Durch das Gebot von Mose wirst du in der Finsternis bleiben. Amen. Obeying Moses' law is darkness. Das Gebot von Mose zu lights. Folgen bedeutet Finsternis und nicht Licht. Is somebody getting it? It will blind you. Es wird dich blenden. It will keep you away from your salvation. Es wird dich von deiner Errettung fernhalten. Praise the Lord. Halleluja. Obeying Moses' law is darkness and not light. Das Gebot von Mose folgen ist Dunkel, Finsternis und nicht Licht. And if you're after Moses' law, you can never see light. Wenn du hinter dem Gesetz von Mose bist, wirst du das Licht niemals sehen können. That's what the Pharisees were after. That's why they were unable to see light. Das waren die Ziele der Pharisäer, deswegen waren sie nicht in der Lage, das Licht zu sehen. Because that law, the Moses' law, is blindness. Und das Gesetz von Mose ist Blindheit, Verblendung. Amen. Because of the flesh. In dem Fleisch. Are you getting it? Mm. It's too strong. Das ist zu stark. No flesh can obey. Kein Fleisch kann dem gehorchen. That's why Jesus came to fulfill it. Deswegen kam Jesus, um es zu erfüllen. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Christ Jesus called us light. Christus Jesus hat uns Licht genannt. In Matthew 5:14, he said we are the light of this world. In Matthäus 5:14 sagte, wir sind das Licht dieser Welt. Amen. Amen. In John. The book of John said Jesus Christ is the light. In Jakobus steht, dass Jesus Christus das Licht ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Go to Matthew 5. Matthäus 5. 14. He said, you are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Praise the Lord. Halleluja. You cannot even hide yourself. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Du kannst dich nicht verstecken. And that's why anywhere you are, your words are always different. Deswegen, egal wo du bist, deine Worte sind immer anders. Sie exposen dich sozusagen. Sie zeigen, woher du wirklich stammst. Christ's word in you expose you. Das Wort von Christus in dir, das offenbart dich. He always bring you out. Das zeigt, wer du bist. Another can see that you are different. Ein anderer erkennt, dass du anders bist. Denn du bist Licht. Is somebody getting it? You cannot hide light. Du kannst das Licht nicht verbergen. Is somebody getting it? You cannot hide the Christ in you. Du kannst Christus in dir nicht verbergen. Once you speak, everyone can see it. Wenn du sprichst, they can hear that this is different. Jeder hört, es ist anders. Praise the Lord. Halleluja. You remember John only knew of Moses. Moses' law. Erinnert euch daran, dass John the Baptist. Sich nur das Gebot, nur die Gebote von Mose kannte. I hope somebody is getting it. He only knew of Moses' law. Er kannte nur die Gebote von Mose. In John 1. Like, quickly go to John 1, please. Johannes 1. John 1. Johannes 1. From verse 6. Vers 6. There was a man sent forth from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He came to bear witness of the light. Verse 8. He was not that light. Because through Moses' law, you can never be light. Er war nicht das Licht, sondern er kam nur, um Zeugnis von dem Licht zu geben. Denn durch das Gesetz von Mose kannst du nicht Licht werden. Is somebody getting it? You know, remember, in Matthew 5, Jesus said, we are the light of this world. Matthäus 5 sagt Jesus, wir sind das Licht dieser Welt. Because we are of his law. Weil wir zu seinem Christ Gesetz law. Gehören, zum Gesetz von Christus gehören. Is somebody getting it? Amen. Amen. Here, John was not the light, but we are the light. War nicht das Licht, aber wir sind das Licht. This will help you to know that we are greater than John. Das zeigt dir, dass wir größer sind als Johannes. Amen. John, that was filled with the Holy Ghost from his mother's womb. Johannes, der von seinem Mutterleib schon gefüllt war mit dem Heiligen Geist. Lord, you know, the Bible said he is not the light. He was not the light. But he said you are the light. Er war nicht das Licht, aber Jesus sagt von uns, dass wir das Licht sind. Is somebody getting something? He was not the light. Er war nicht das Licht. But was sent to be a witness of the light. Er wurde gesandt, um Zeugnis zu geben von dem Licht. Praise the Lord. Halleluja. That was the true light. Das war das wahrhaftige Licht. Which lighted every man that cometh into Christ's world. Amen. Amen. Praise the Lord. If you add this very place to verse 17. Wenn du diese Stelle mit Vers 17 zusammenfügst. He said, for the law was given by Moses. Amen. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. But grace and truth came by Jesus Christ. Aber Gnade und Wahrheit ist durch Christus Jesus geworden. Praise the Lord. Halleluja. Obeying Moses' law will blind you. Das Gebot von Mose halten wird dich verblenden. Because there is no light in Moses' law. Es gibt kein Licht im Gesetz von Mose. Praise the Lord. Halleluja. That's what Christianity is all about today. Darum geht's im Christentum. Amen. They are still after Moses' law. Sind immer noch hinter dem Gesetz von Mose her. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In 2 Corinthians 3. Quickly go there, please. 2 Corinthians 3. From verse 13. He said, and as Moses wished put a veil over his face, that the praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 13, please. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Verse 14. But their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But even until this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. The Old Testament. The Old Testament. There are some people, they are just after there. Es gibt einige Menschen, die einfach da so versessen drauf sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Verse 16. 16. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. That is, if you surrender, if you submit to Christ. Wenn du dich Christus hingibst. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, Moses' law, I don't know if we can get there today. You know, Moses' law is not only Ten Commandments. Das Gesetz von Mose, nicht nur die Zehn Gebote. The system of this world is Moses' law. Das System dieser Welt ist auch das Gebot von Mose. Amen. Let us continue. But Christ's law is full of light. Aber das Gesetz von Christus ist voll von Licht. Again, John 16, John 1, verse 16 and 17. Mal Johannes 1, 16 und 17. Verse 16 and 17. We are not going there, please. In John 8, 12, Christ said he is the light. Johannes 8, 12 sagt Christus, er ist das Licht. Again, Matthew 5, 14, Jesus said we are the light. In Matthäus 5, 14 sagt er ist das Licht. Again, obeying Moses' law will blind you. Das Gebot von Mose halten, würde ich How beten do wollen. you obey Moses' law? Wie We are getting befolgst du there. das Gesetz von Mose? Amen. Amen. In different ways. There are so many different Auf ways. unterschiedliche Art und Weise. It's not just the Ten Es sind Commandments. nicht nur die 10 Gebote. Amen. If you love your children because they are your biological children, you are under Moses' law. Wenn du deine Kinder liebst, weil sie deine biologischen Kinder sind, bist du auch unter dem Gesetz von Mose. Amen. If you love people because they are related to you, you love them more than others, you are under Moses' law. Wenn du Leute mehr liebst als andere, weil du mit ihnen verwandt bist biologisch, dann bist du auch unter dem Gesetz von Mose. If you respect people because they are old, you are under Moses' law. Wenn du Leute respektierst, weil sie alt sind, bist du auch unter dem Is Gesetz von somebody Mose. getting it? If you call your mother because she's your biological mother, you are under Moses' law. Wenn du deine Mutter Mutter nennst, weil sie deine biologische Mutter ist, bist du auch unter dem Gesetz von Mose. Your father, because he's your biological father. Ist gleich auch für You deinen can call Vater. no my father on earth. Ich nenne niemanden Vater hier auf Erden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Part of Moses' law is the system of this world. Teil vom mosaischen Gesetz ist das System dieser Welt. You know, people, when you talk about Moses' law, people think about Ten Commandments. Wenn über das mosaische Gesetz spricht, denken wir an die 10 Gebote. Amen. It covers everything here on Aber earth. es umgibt alle Dinge dieser Welt A hier. tooth for a tooth is Zahn um Moses' Zahn law. ist auch das Gesetz von Mose. Amen. And being after yourself is Moses' law. Und dir selbst zu sein ist auch das Gesetz von Mose. Remember, what shall I do to inherit? What shall I Was do? soll ich tun, um das Königreich Gottes zu It's all erben? about you Es geht nur um doing dich, something. der etwas tut. Doing something for people, for God or even for Etwas yourself. tut für Gott, für Menschen, für dich selbst. Amen. You Amen. may not be stealing, lying or Du fornicating, lügst nicht. but you are after yourself. Und du bist hinter dir selbst her. Or you are after people. Du bist hinter Menschen her. Is somebody getting it? You are after helping people. Bist dahinter, Menschen You zu know, helfen. doctors without border, they want to go and help people. Du bist beispielsweise ein Arzt, der sich dazu bereit macht, in verschiedene Dritte Weltländer zu gehen und Leuten zu helfen, ohne dafür was zu verlangen. Amen. They are under Moses' law. They are under curse. Under Aber Moses' law means under das curse. ist auch unter dem mosaischen Gesetz, das heißt unter einem Fluch, unter dem Are you Fluch getting der Werke. it? Praise the Lord. Halleluja. If you are after people, Wenn du hinter Menschen her you are still after yourself. bist du immer noch hinter dir selbst her. Amen. Amen. It is Christ Jesus alone that is the difference. Es ist Christus alleine, der To der be Unterschied after ist. Christ Jesus. Und hinter Christus Jesus her zu sein, If macht you den are after Unterschied. yourself, Wenn du hinter dir selbst her bist, if you are after people, wenn du hinter Menschen her bist, or if you are after God, oder hinter Gott her you are after Satan, bist du hinter dem Satan you are her, under Moses' law. bist du unter dem Gesetz von Mose. I hope somebody is getting it. All these are revelation. All das sind And Offenbarungen. that's why we need the Holy Spirit to help us to even get it. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns hilft, das überhaupt zu verstehen. Revelation need the power of the Holy Spirit. Offenbarung braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. It is being revealed by the Holy Spirit and it need the power of the Holy Spirit to understand it and to get it and to be used to it. Es wird offenbart durch den Heiligen Geist und braucht die Hilfe des Heiligen Geistes, verstehen und danach zu handeln. You know, religious people are after God. Religiöse Menschen sind hinter Gott her. Is somebody getting it? They are after God. Sie sind hinter Gott her. They are after Satan. Aber sie sind hinter dem And not Satan her. after Nicht Christ. hinter Christus Jesus. Amen. Including the Auch Christians. die Christen. Even they even say they are after Jesus. Sie sagen sogar, sie sind hinter Jesus her. Yes, they might be after Jesus, but they are not after Christ. Sind vielleicht hinter Jesus her, aber nicht hinter Christus her. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. They might be after Jesus, but they are not after the finished work of Sie sind Christ. hinter Jesus her, aber nicht hinter dem fertigen Werk von Jesus Christus her. The difference is Der Christ. Unterschied ist Christus. Amen. Amen. It is after Christ Jesus alone that you are after the only true God. Hinter Christus Jesus allein zu sein, dann bist du hinter dem wahrhaftigen Gott her. All religion, they are after God, Alle Religionen sind hinter Gott her, but not after aber Christ. nicht hinter dem wahrhaftigen Gott, Christus Jesus. They're after God. Sie sind hinter Gott her. Amen. And that is why I make sure you talked about Christ Jesus, not God. Deswegen musst du immer sicherstellen, dass du über Christus Jesus sprichst und nicht über Gott. People will not day against you, will not go against you if you are after God. Leute werden nicht gegen dich sein, wenn du hinter Gott her bist. Because they know that they are also after God. Weil sie wissen, dass sie auch hinter Gott her sind. But if you say you are after Christ Jesus alone, wenn du sagst, dass du hinter Christus Jesus allein her bist, then you have problem. Dann wirst du Probleme haben. If you say Christ alone is the way, wenn du sagst, Christus allein ist der Weg, then you are going to have problem with them. Probleme haben mit ihnen. Amen. And if you say only Christ Jesus can save, du sagst nur Christus Jesus and kann not retten, God can save, und nicht Gott kann retten, is somebody getting it? Until you say Christ Jesus alone can save, and not Christ alone can and not God alone can save. You will not be under problem. You will not. They will not hate you. Man wird dich erst hassen, wenn du es wirklich nur auf Christus Jesus reduzierst. Aber wenn du immer noch von einem allgemeinen Gott redest, der für alle da ist, dann wirst du keine Probleme haben, sondern mehr Freunde. Amen. And that's why when people come out and say God, God, God, I just look at them and I just say these people are robbed. They are evil. Are you getting it? Leute sehen, coming out to preach God is evil. Dann weiß ich, diese Leute sind einfach, die sind nicht von Christus Jesus. Da, es geht diesen Menschen nicht um den wahrhaftigen Gott, es geht ihnen um ihren eigenen Gott. Amen. Amen. Go out and preach Christ Jesus alone. Geh raus und predige allein only Jesus Christ. Christus und nicht Gott. And not God. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The two laws of God are the two breads from heaven. Die zwei that Jesus talked about. Gesetze von Gott sind diese zwei Brote des Himmels, von denen Jesus praise spricht. The Lord. Halleluja. He talks about two bread from heaven. Er redet über zwei Brote des Himmels. Two laws of God, they are zwei from Gesetze heaven. Aus dem Himmel. Amen. Amen. The one is salvation, the other is not. Eins ist Errettung und das andere nicht. Praise the Lord. We were at John 1:17 and also Romans 8, verse 2, verse 1 and 2. We have been there. Mm-hmm. We were in Johannes 1:17. And now John 6. Jetzt Johannes 6. Amen. Jesus talks about two bread from heaven. Jesus spricht über zwei Brote aus dem Himmel. Amen. Amen. You know, Jesus talks about food a lot. Jesus spricht oft über Nahrung. He said he is the food. Er sagt, er ist diese Nahrung. It's interesting how he called himself food. Es ist interessant, wie er sich selbst als Speise bezeichnet. Amen. If you remember, if you think of Jesus, you know, just think of what food can do for you in your body. Wenn du über Jesus nachdenkst, denkst einfach über das nach, was Essen für deinen Körper tun kann. Is somebody getting it? You can, then you know, once you want to know Jesus. Wenn du Jesus erkennst. If you want to be one with Jesus. Wenn du eins mit Jesus think of willst, what your food, the food you eat, is in your body. How it help you. It give you strength. It help you to grow. Und verstehe, is somebody getting something? Nahrung für den menschlichen Körper. I don't know if we have to continue because of time. Praise the Lord. Halleluja. Verstehe, was Nahrung für den menschlichen Körper bedeutet, dann wirst du verstehen, was Jesus Christus für dich bedeutet. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Go to John 6, please. Johannes 6. John 6. Are we there, please? Mm-hmm. From verse 30. 13. From 30. So, 30. 30. They said therefore unto him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? What doth thou walk? Verse 31. Our father did eat manna in the desert, and it is written, he gave them bread from heaven to eat. Verse 32. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the bread from heaven, the true bread My father gave you the true bread. You see there, mein Vater true. Gibt euch das wahrhaftige Brot. There is fake bread, there is the true bread. Es gibt das falsche Brot und das wahrhaftige Brot. But they are both from heaven. Also sind beide vom Himmel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they talk about the flesh. Christ Jesus talks about the spirit here. Christus Jesus spricht hier über das Fleisch, über den Geist, aber sie haben über das Fleisch gesprochen. Amen. But the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Praise the Lord. Hallelujah. The true bread das of God. Brot Gottes. Amen. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. Maybe they were waiting for agege bread. Vielleicht haben sie auf Süßbrot gewartet. Give us this bread. They thought it was going to divide. He was going to divide agege bread for them. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 34 again. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth me shall never thirst. Praise the Lord. Hallelujah. But I said unto you, that you also have seen me and believe not. 37. All that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Verse 38. But I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus always called himself food. Jesus hat sich selbst immer Speise genannt. Amen. Verse 32 again. He said he is the true bread from heaven. Er sagt, er ist das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. And not fake bread. Nicht das verfälschte Brot. Amen. Verse 35. Amen. He said he is the bread of life. You see there. He is the bread of life. The true bread from heaven then is the bread of life. Not the bread of death, the bread of death. Er ist das Brot des Lebens und nicht das Brot des Todes. Are you getting it? Amen. From 48 now. 48, from verse 48. 48. I am the bread of life. Amen. Amen. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. The bread of death. Das Brot des Todes. Are you getting it? They ate it, but they still die. Amen. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In verse 48, he said he is the bread of life. Then verse 51. He said he is the living bread. Verse 51. And 50. I am the living bread. You can see the different bread he called himself. And not a dead bread. Seht, wie sich a das living Brot bread. Also das lebendige Brot, nicht nur eins. Look at the bread he called himself. Are you getting it? He called himself the true bread. Ich bin das wahrhaftige Brot. Amen. The bread of God. Amen. Yeah. Call himself the bread of God. Amen. That is verse 33. For the bread of God. You see das Brot Gottes. Then the bread of life. Then the living bread. Das lebendige How many Brot? Bread? So Praise Brot. The Lord. Then from verse 52 of John 6. 52. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Amen. Amen. Whoso eateth my flesh and drink my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in he. As the living Father, not a dead Father, praise the Lord, Hallelujah. Has sent me, and I live by the Father. So he that eateth me, even he shall live by me. Amen. This is that bread which came down from heaven, not as your father did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Amen. Praise the Lord. Yeah. It is our food, he called himself. Food. Er hat sich Nahrung genannt. Bread, meat, Brot, drink. Fleisch, Trank. Amen. Our true food. Unser wahrhaftige the only true food. Die wahrhaftige Speise. Die it is the message. Speise. Die Botschaft. The message of Christ. Die Botschaft von Christus. It's our true food. Ist unsere wahrhaftige Speise. Amen. Amen. His message is himself. His message is his word. Botschaft ist er selbst. Ist sein Wort. His message is his revelation. Ist seine Offenbarung. In John 6:63 says his word. His word. Only is spirit and life. Only my word. In 63 is spirit sagt er, and life. Dass sein Wort Leben, Geist und Leben ist. If you think of food. Wenn du über Essen without denkst, food, no one can live. Ohne Essen kann niemand leben. I'll stay here on earth. Oder auf Erden bleiben. It's, I hope somebody is getting it. Amen. Everybody needs food. Jeder braucht Essen. The natural food. Die natürliche to live Speise, here on earth. Um hier auf Erden zu bleiben. Without it ohne die is Speise, a matter of time. Ist eine Frage your der body Zeit, will die. Und du wirst sterben. Christ Jesus called himself our food. Christus Jesus hat sich unsere Speise genannt. Our true food. Unsere wahrhaftige Speise. You know, Satan tried to tempt him with food. Der Satan versucht mit Essen zu verführen. You know, you cannot tempt food with food. Du kannst, Amen, du kannst Essen nicht mit Essen verführen. Is somebody getting it? You know, in Luke 4, let's go to Luke 4. Maybe we will soon close. Okay, let me just sleep here. But if I say we should continue, we'll sleep here. So Luke 4, please. Go to Luke 4. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 4. Go there again. Verse 3 and 4. 3 and 4. And the devil said unto him, if thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. You see, bread. Amen. You cannot tempt bread with bread. Du kannst Brot nicht mit Brot verführen. Jesus already said he is bread. Jesus sagt, er ist schon Brot. The bread of life. Das Brot des living Lebens. Bread. You are telling, you want to, you are now coming with a dead bread, a fake bread. He already know the real bread, the true bread. And he is already that real bread, the true bread. Amen. Und er ist schon das wahrhaftige Brot. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus answered him, saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Praise the Lord. Again, Satan tempted Jesus with bread. Nochmal, der Satan, der versucht, Jesus mit Brot zu verführen. With fake bread. Mit einem falschen Brot. Jesus already know and have the original bread. Jesus wusste schon, hat schon das originale Brot. Which is the true bread. Das wahrhaftige Brot. Which is the living bread. Das lebendige Brot. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Why did Jesus always use food to describe himself? Wieso hat Jesus immer Speise genannt, benutzt, um sich zu beschreiben? Amen. If you can imagine how you need food. Wenn du darüber nachdenkst, wie sehr du Essen brauchst. You know, some of us, before we eat, we know what we want to know what it is. Einige von uns, bevor wir essen, riechen wir da dran oder wir fragen nach, was es genau ist, was da drin ist. Amen. We want to know what it can do for our body. Oder wir wollen sogar wissen, was es unserem Körper Gutes tut. How it can help our body. Wie es unserem Körper helfen kann. Amen. If you can understand that of the natural food, you can know a little bit of that of Christ. Wenn du das von dem natürlichen Essen verstehst, wirst du das von dem geistlichen Essen und der geistlichen Speise besser nachvollziehen können. Amen. You will know how much you need Christ's food. Du wirst verstehen, Christ wie sehr du Christus als deine Speise brauchst, um zu leben. Food help you to live. Es hilft dir zu leben. Food help you to grow. Es hilft dir zu wachsen. Food help you to be strong. Hilft dir stark zu sein. Is somebody getting it? Amen. How much more? If the natural food can even do anything, how much more Christ's food? Natürliche Essen, was heute da ist und morgen vergammelt ist, dir das geben kann, wie viel mehr Christus Jesus, der